Hallo, meine Magic Man. Hier ist er wieder, euer Coach Magic. Wie kann es anders sein? Direkt aus dem Gym. Heute war Beine dran, Beine intensiv, sage ich immer. Schön mit Kniebeugen und Beinpresse und schön schwer. Ja, also mein Joggen, Theo. Die Challenge habe ich accepted, aber die fällt morgen erstmal aus. Aber ich werde es diese Woche auf jeden Fall noch versuchen. Aber wegen des harten Beintrainings heute wird das morgige Joggen definitiv ausfallen. Ich denke mal, heute ist Mittwoch. Ich denke mal, ja, Samstag werde ich es auf jeden Fall wieder versuchen können. Dann sollte der morgige Muskelkater Donnerstag, Freitag durch sein. Und dann gehe ich Samstag mal den Try machen, weil Theodokos Semmelbein hat in seiner Jugend die 10 Kilometer, die ich immer laufe, in 45 Minuten und ein paar Sekunden gelaufen. Die genaue Zeit hat er mir in die Kommentare geschrieben. Ich habe die Challenge accepted. Und werde versuchen, ob ich das auf meine alten Tage vielleicht ihm gleichziehen kann in der Zeit oder es vielleicht sogar unterbieten kann. Aber 45 Minuten und ein paar Sekunden, 10 Kilometer zu laufen, ist schon sehr ambitioniert. Also wenn ich das in 50 Minuten mache, dann war das schon ein bisschen unter 50 Minuten, ist schon ein strammer Trim. Also 45 Minuten, da muss man schon, also ich von meinem Gefühl her muss schon richtig Gas geben, um das zu erreichen. Und ich werde es auf jeden Fall versuchen. Spannend. Ja, Männer, Thema des heutigen Coaching-Videos ist eine sehr persönliche Geschichte, die ich so erlebt habe. Ich habe lange überlegt, ob ich diese Geschichte so öffentlich teile. Aber am Ende des Tages habe ich mir Authentizität auf die Fahne geschrieben und es ist mir nun mal so passiert und ich habe mich nun mal so verhalten. Und ich stehe dazu und ich würde es immer wieder tun, ganz gleich, was irgendwer auf dieser Welt über mein Verhalten sagt. Ich stehe zu 100% dahinter und würde immer wieder in so einer Situation so oder ähnlich reagieren. Deswegen guckt das Video bitte bis zum Ende und schreibt mir unbedingt eure Meinung mit in die Kommentare. Mich interessiert eine andere Meinung, auch wenn sie mich diesbezüglich nicht interessiert, weil das war, wie gesagt, für mich sehr persönlich. Aber mich würde schon interessieren, ob ihr sowas Ähnliches auch erlebt habt. Okay, wie gesagt, das ist für mich eine sehr persönliche Sache, aber ich möchte es einfach mal mit euch teilen. Wir schreiben das Jahr 2000. Ich war 19 oder 2001. Ich war 19 oder gut 20 Jahre alt und wohnte noch bei meiner Mutter. In diesem Fall, meine Eltern hatten sich schon getrennt. Dazu müsst ihr wissen, wir hatten in Wunsdorf, habe ich damals gewohnt, das ist bei Hannover. Hatten meine Eltern zwei Zwei-Zimmer-Wohnungen in einem Haus gemietet. Also eine Zwei-Zimmer-Wohnung auf einer Etage, ganz oben. Eine Zwei-Zimmer-Wohnung für mich und meine Schwester damals und eine Zwei-Zimmer-Wohnung für damals meinen Vater und meine Mutter. Meine Eltern hatten sich, wie gesagt, getrennt schon ein paar Jahre früher und da wohnte nur noch meine Mutter da. Gut, ich hatte dann damals meine neue Freundin kennengelernt. Das ist die, nennen wir sie die Medizinstudentin, die jetzt Ärztin ist. Und die mir auch diesen wunderbaren Shit-Test präsentiert hat in Hannover, als ich sie nachts abgeholt habe. Ich werde das Video auch noch am Ende des Videos hier verlinken, für den einen oder anderen von euch, der es noch nicht gesehen hat. Dann könnt ihr euch mal ein Bild davon machen, was diese gute Dame mir geboten hat. Und die hat wirklich einen Hardcore-Shit-Test mit mir veranstaltet. Sowas kann schnell ins Auge gehen, aber wie gesagt, macht euch euer eigenes Bild, guckt das Video. Ja, jedenfalls habe ich dieses Mädchen dann damals kennengelernt, 2000, 2001. Und ja, wir waren bei mir quasi in meiner Wohnung, quasi in meinem Zimmer. Es war zwar eine Wohnung, die ich mit meiner Schwester hatte, aber es war so ein bisschen wie Wohnungsflavor, sage ich mal, weil man die Eltern nicht unmittelbar mit in seiner Wohnung hatte. Meine Schwester war auch nicht da, dieses Mädel war da, die Medizinstudentin, ich habe sie kennengelernt, sie war das erste Mal bei mir zu Hause. Und ja, wir haben ein bisschen gechillt und das war ein ganz netter Tag soweit. Und ja, wir wollten irgendwie was Frisches, irgendwas trinken oder irgendeinen Snack oder so. Dann habe ich gesagt, ja, kein Ding, bleib hier sitzen. Und Zigaretten wollten wir auch noch, weil geraucht haben wir ja auch. Ich sage, ja, kein Ding, sag ich, bleib hier. Ich gehe kurz zum Edeka, der ist, weiß ich nicht, 2 Kilometer weiter hinter einer Schranke. Und ja, sie war auch ganz entspannt. Ich sage, ja, alles klar, bis gleich. Bin ich dann losgegangen, habe mir nichts Böses dabei gedacht. Und ja, irgendwann eine halbe Stunde später, 35 Minuten später, war ich wieder zu Hause. Und meine Mutter nahm mich schon in Empfang. Also sie war auch nicht da, es war also keiner da. Sie war nicht in ihrer Wohnung, als ich gegangen bin, meine Schwester war nicht da, keiner war da. Und als ich wiederkam, nahm ich meine Mutter bereits in Empfang. Und ja, und konfrontierte mich damit, was mir denn einfallen würde, warum ich denn hier fremde Leute in der Wohnung lassen würde. Ich sage, ja, Mama, ist doch nichts dabei, sage ich. Ich habe sie kurz warten lassen, jetzt kennst du sie, sage ich. Ne? So, darf ich dich kurz vorstellen. Und sag ich, ist doch nichts dabei, sage ich. Das hat doch mit deiner Wohnung auch nichts zu tun. Also ich habe wieder versucht, logisch zu argumentieren. Das hat doch mit deiner Wohnung nichts zu tun. Da sagt sie zu mir, ja, das spielt keine Rolle, das wäre auch ihre Wohnung oder ob ich da die Miete bezahlen würde und spielt sich natürlich dementsprechend auf. Und ich sage, ja Mama, ist doch gut jetzt, ich habe deine Botschaft verstanden, sage ich, jetzt komm, geh rüber in deinen Bereich, sage ich, lass gut sein. Ich habe keine Lust mehr auf deine Widerworte und dieses ganze Schauspiel fand vor meiner Freundin in meinem Zimmer dann statt. Und das war sehr demütigend für mich. Also sie hat mich also quasi klein gemacht. So hätte man mich nicht behandeln dürfen in dem Moment, hat sie aber gemacht. So, und jetzt müsst ihr dazu wissen, meine Mutter hat die Angewohnheit gehabt, dass sie als Kind, ich war wie gesagt damals 19, 20 Jahre alt, aber auch als ich jünger war, als Jungbengel quasi, hat sie immer, wenn ihr irgendwas nicht gepasst hat, hat sie grundsätzlich gesagt, also ich muss das zusammenkriegen, weil das für mich halt echt sehr persönlich ist, wie gesagt. Sie hat die Angewohnheit gehabt, dass sie, also ich war schon immer over her head, also ich war schon immer schlauer als sie. Wenn sie gesagt hat, wie es in den Wald reinruft, reinschallt, so schallt es zurück, dann habe ich gesagt mit 15 oder 16, ja, wer sagt dir denn, dass ich nicht der Wald bin? Das war schon weit voraus. Oder sie hat zu mir gesagt, ja, was ich sage, hat Hand und Fuß. Und habe ich gesagt, ja, vor allem Fuß. Weil ich schon damals gemerkt habe, das, was sie sagt, hat alles, aber nicht Hand und Fuß. Gut, dann hatte sie die Angewohnheit, wenn ich ihr argumentativ überlegen war, hat sie gesagt, mit Kindern diskutiert sie grundsätzlich nicht und ich war schon immer von der Mentalität so, dass ich mir das im Gespräch nicht habe bieten lassen. Das war ihr dann zu frech und dann hat sie mir so auf den Mund gehauen, also so flach auf den Mund drauf. Das war so ihre Angewohnheit, das hat sie immer gemacht. Das habe ich mir in jungen Jahren quasi auch bieten lassen. Dann hat sie das da, also jetzt wieder in der Situation, ich war ihr wieder zu nicht fügsam genug quasi, also hat sie mir vor meiner neuen Freundin wieder so einen auf den Mund geschlagen. Und in dem Moment, muss ich wirklich sagen, ist in mir, also in dem Moment, das Maß war voll, das Fass war übergelaufen und in dem Moment habe ich sie gepackt, ich war wütend, also ich war wirklich, 180 reicht nicht. Ich habe sie gepackt, also ich habe sie nicht geschlagen, aber ich habe sie im Nacken gepackt, habe sie runtergedrückt, habe sie hinten an ihrem Gürtel gepackt wie so ein Koffer und dann ging es in einem atemberaubenden Tempo rüber in ihre Wohnung. Und dann habe ich zu ihr gesagt, wenn du noch einmal in diesem Leben deine Hand gegen mich erhebst, habe ich zu ihr gesagt, breche ich sie dir in dieser Sekunde. Das war mein Wortlaut. So habe ich gesagt, und jetzt kommst du in der nächsten Stunde hier nicht mehr rüber, habe ich zu ihr gesagt. Ich will dich nicht sehen, sage ich, und ich ziehe jetzt aus, wir beide sind getrennte Leute. So. Das ist meine Geschichte zum Auszug. So, dann bin ich ausgezogen. Und jetzt, ich muss so viele Dinge parallel einschieben, weil das wirklich alles so spannend ist. So, naja, jedenfalls dann bin ich zu meiner Freundin gezogen. Weil wo sollte ich hin? Ich war 19 Jahre alt, ich hatte noch keine Ausbildung, ich hatte noch gar nichts. Ich hatte auch kein Geld in der Tasche, ich war ein Niemand. So. Und dementsprechend war ich dann natürlich froh, dass ich dann gleich quasi, also das ist verrückt gewesen, weil ich habe meine neue Freundin, ich kannte sie schon vorher, hatte sie das erste Mal bei mir, wir waren quasi 2 Monate zusammen und schon wohne ich bei ihr. So habe ich mir das nicht vorgestellt, aber so war das, weil ich musste ja zu meinen Prinzipien stehen. So, und ja, und meine Mutter dann natürlich immer am Telefon, ja, und ich habe gesagt, Mama, das hat sich erledigt, sage ich. Du kannst meine Nummer löschen, sage ich. Wir beide in diesem Leben, sage ich, Game over, vorbei. So, gut, das muss ich jetzt kurz freezen. Parallel dazu hatte ich eine sehr heftige Zuwendung, also sexuell, von meiner damaligen Freundin. Sie hat sich total hingegeben den Abend bei ihr zu Hause dann. Also die war quasi angeturnt von meinem Durchgreifen, dass ich so rigoros mich durchgesetzt habe, dass ich mir das nicht habe bieten lassen, dass ich meinen Standpunkt so klar rübergebracht habe und dass ich nicht einen Millimeter zurückgewichen bin, das hat sie beeindruckt. Also das war krass, wir waren damals dann 7 Jahre zusammen. Und an dem Abend gab es sehr heftigen Sex. Also sie war wie super extrem. Ich habe auch ein Video von dir gesehen, fand ich auch ziemlich gut, wo du dieses Thema ansprichst, dass Frauen auf dominante Männer stehen, die sie quasi sogar schlecht behandeln final. Und da hast du absolut recht. Ich habe auch schon mal mit 29 ein 18-jähriges Mädchen komplett dominiert. Also die hat sich mir komplett unterworfen. Wenn ich die im Freundeskreis gefragt habe, vor 10 Mann, wem gehörst du, dann hat sie gesagt, dir. Und was das, also meinte mich, und was das jetzt natürlich sexuell bedeutet, könnt ihr euch vorstellen, wenn man eine Frau in allen Belangen dominiert. Das ist hochinteressant. Wenn man das einmal hatte, will man die Standard-Seesternnummer gar nicht mehr haben. Kann man nichts damit anfangen. Okay, dann mache ich nochmal ein anderes Video drüber. Ist auch hochinteressant. So, ja, so war das damals. Und jetzt natürlich, das ist jetzt fast 20, ja, das ist 20 Jahre her. Das ist 20 Jahre her. Und ich habe mich mit meiner Mutter dann auch wieder, klar, also im Nachhinein, also wir haben uns heute, wir verstehen uns wieder mit den typischen Triggereien, die eine Mutter mit ihrem Sohn immer wieder anlegen kann. Natürlich habe ich meine Mutter lieb, das ist überhaupt gar keine Frage. Und heute verstehe ich sogar, dass es ihre Aufgabe war, also es ist die Aufgabe einer Mutter, ihren Sohn zu einem, also mit, nicht nur des Vaters, auch der Mutter, ihren Sohn auf dem Weg zum Mannwerden zu unterstützen. Und ich verstehe das heute so, und das bestätigt mir sogar meine Mutter im Gespräch. Ich könnte sie sogar hiermit in dieses Video und meine Mama hiermit hinsetzen, und sie würde euch sagen, dass ich an diesem Tag für sie von einem jungen Welpen zu einem Mann geworden bin. Das heißt, in dem Moment, wo ich mich gegen sie behauptet habe und habe meinen Standpunkt klar gemacht und habe gesagt, bis hierhin, das ist die Grenze. Und gehst du über diese Grenze nur einen Millimeter rüber, Game over. Und an dem Tag bin ich für meine Mutter zum Mann geworden. So, jetzt überlegt euch aber mal, wie schrecklich das für einen Mann ist, wie schrecklich das für einen jungen Mann ist. Das heißt, wir haben ja eine natürliche Beißhemmung. Also die wird uns ja anerzogen. Das sind Mädchen, das sind Frauen und das ist sogar unsere Mutter. Wir sind ja von klein auf darauf konditioniert, auf gar keinen Fall aufzumucken quasi in irgendeiner Form, aufzubegehren. Das ist uns ja abkonditioniert quasi. Wir Männer sind am Ende des Tages und wurden uns die Zähne gezogen. Wir wurden von klein auf darauf konditioniert, da auf gar keinen Fall alles über uns ergehen zu lassen. Es ist ja gesellschaftsmäßig akzeptiert, sich von der Frau eine klatschen zu lassen und das einfach so hinzunehmen und die andere Wange auch noch hinzuhalten. Und alles andere wäre ja schon wieder, darf man ja gar, also sich den Anspruch zu haben, sich das nicht mit sich machen zu lassen, ist ja schon mit dieser Gesellschaft gar nicht vereinbar. Und ja, jedenfalls finde ich es schon hart, über welche Grenzen, also was ich tun musste, um diese Bedrohung und auch diese Demütigung meiner Mutter zu beenden. Und da muss ich auch kurz zwischenschieben. Ich bin jederzeit, also in dem Moment habe ich auch gelernt, und da muss ich auch wieder sagen, danke Mama, weil nur so habe ich es gelernt, und also sich das nicht bieten zu lassen, von keiner Frau. Deswegen habe ich mich damals, also ich habe mich getrennt damals von der Medizinstudentin, ich habe mich getrennt jetzt von meiner letzten Freundin. Es ist nicht so, dass die Weiber mich weggeworfen haben. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Ich habe die verlassen, weil die nicht gut genug für mich sind. Und weil die mich ehrewürdelos behandeln. So, weil die respektlos sind. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Und deswegen habe ich mich von denen getrennt. Die haben nicht zu mir gesagt, wir wollen dich nicht mehr haben, geh. Oder wir trennen uns oder was auch immer. Ich habe gesagt, du bist meiner nicht würdig. Wir kämpfen in Zukunft die Kämpfe unseres Lebens getrennt. Das ist ein himmelweiter Unterschied vom Selbstwert. Zurück zu meiner Mutter. Ja, also sie hat das nicht mit Absicht gemacht quasi, das ist in ihr so drin, auch dieses respektlose Verhalten einem jungen Mann gegenüber, ihrem eigenen Sohn quasi, hat sie diesen menschlichen Respekt nicht entgegengebracht, weil der mir in ihren Augen gar nicht zusteht, weil sie kann mir einfach eine von den Mund hauen, wie sie lustig ist, und ich steck das weg, wie ich es immer getan hatte als Junge, weil was soll ich auch anderes machen? Und in dem Moment war das Maß der Demütigung einfach überschritten und ich habe so gehandelt. Wie gesagt, ich möchte nochmal betonen, ich habe sie nicht geschlagen, ich habe sie nur runtergedrückt, am Gürtel gepackt wie ein Koffer und raus aus der Wohnung, ab in deinen Bereich. Das Bedrohungsszenario war hardcore, das ich für sie geframed habe, aber wenn sie mich nochmal geschlagen hätte, gut, wie gesagt, dann hätte ich meine Drohung wahrscheinlich sogar wahrgemacht. Aber da ich das geatmet habe in diesem Moment, da ich 100% authentisch war, mit dem, was ich da gerade tue und mit dem, was ich hier durchsetzen will und mit dem auch, was ich mir nicht mehr bieten lassen will, hat das bis heute funktioniert. Und wenn ich mit meiner Mutter jetzt im Auto sitze beispielsweise, ich weiß von einem anderen guten Freund von mir, der macht das auch so, der zeigt seiner Mutter den Schweigefuchs. Der hat sich also auch, der ist also auch quasi, seine Mutter sieht ihn also auch als Mann, zwar als ihren Sohn, und das will ich euch auch raten. Es ist wichtig, dass eure Mutter euch als Mann sieht, ab einem gewissen Alter und nicht mehr nur als jung. Und das ist die erste Entwicklungsstufe zum Mann auch. Weil wenn du 30 bist und deine Mutter sieht dich immer noch als Jungen, dem sie sagt, so redest du nicht mit deiner Mama. Das kann meine Mama mir nicht sagen, so redest du nicht mit deiner Mama. So, du musst deine Mutter respektieren. Ich sage, du musst mich ganz genauso respektieren, sage ich. Und wenn du mich nicht respektierst, sage ich, kriegst du kein Quäntchen Respekt von mir. So, das ist mein Standpunkt dazu. Das heißt, ich lasse mich von niemandem mehr demütigen. Das ist schon vorbei, seitdem ich 19, 20 bin. Also das hat sie damals so gemacht und damit musste ich diesen Step gehen. Ja, und jetzt habe ich mich mit einem Bekannten darüber unterhalten im Teamspeak und der war empört. Oh, Entschuldigung, Telefon. Ruf ich gleich zurück. Der war empört, wie ich denn das so machen konnte. Wie ich mich denn, warum ich diese Demütigung, die mir widerfahren ist, also vor meiner neuen Freundin, mich so demütigen zu lassen, weil das kann ich als Mann natürlich logischerweise nicht. Das hätte mich entmannt vor diesem Mädchen. Ich wäre wie so ein kastrierter kleiner Hund gewesen, wenn ich das hätte weggesteckt und hätte gesagt, ja Mama, entschuldige Mama, meine neue Freundin, bitte geh. Dieses Mädchen hätte mich nicht respektiert. Aber dieses Mädchen hat mich über alle Maßen respektiert und das durfte ich an dem Abend sogar noch spüren, das könnt ihr mir glauben. Also die war, so wie Super Extreme das in seinem Video sagt, Super Extreme, ich werde dein Video hier unten auch verlinken, für den einen oder anderen, der es noch nicht gesehen hat, soll er sich gerne mal angucken. Ich kann es zu 100% bestätigen, was er da sagt, es ist tatsächlich genau so. Ja, wie ihr merkt, und das ist halt sehr persönlich für mich gewesen, hallo, seien Sie mal bitte nicht so aufdringlich. So war das damals. Und ich entschuldige mich nicht dafür, ich schäme mich nicht dafür, gar nichts. Meine persönlichen Grenzen wurden überschritten und ich habe die gerade gezogen und habe mir das nicht bieten lassen. Und das ist auch der Grund, weil alle Frauen in meinem Umfeld beispielsweise, mit denen ich zusammen war und so weiter, die wissen, dass ich so bin. Also ich würde nie auf die Idee kommen, irgendwem gegenüber, das möchte ich auch sagen, keine Frauen schlagen, niemals. Absolut nicht, macht man nicht. Einfach weggehen, weil eine Frau, die sowas aus einem rauskitzeln kann, diese hässliche Art und Weise, ist sowieso unwürdig. Mit so einem Exemplar will man sich nicht abgeben. Ich will damit aber nur sagen, ihr müsst das aber auch nicht einstecken. Also meine Ex beispielsweise, die wollte mir auch mal eine knallen und dann hat sie in meinem Blick gesehen, wenn sie das jetzt macht, dann knallt es, dann scheppert es bei ihr aber auch richtig. Das dauert dann keine halbe Sekunde mehr, dann scheppert es, dann gong ich sie auch richtig an. Und weil sie das gesehen hat, hat sie ihren Schlag zurückgenommen. Ich habe gesehen, wie sie ihren Schlag gebremst hat, wie sie meinen Blick gesehen hat und in dem Moment wollte sie dann doch nicht mehr. Und wie krass das ist, wie diese Energien sich schieben, ohne dass man was tut. Einfach nur, weil man eine gewisse Alpha-Mentalität hat. Und wenn man die nicht hätte, dann hätte mich meine Ex jetzt, von der ich mich jetzt nach 8 Jahren getrennt habe, auch die hätte mich geschlagen. Wenn ich so ein richtiger Nice Guy wäre, dann bin ich mir zu 100% sicher, hätte mir die an dem Tag richtig eine gepfeffert. Einfach nur, weil sie mit meiner, weil meine Argumentation ist halt zu gut. Die baut halt immer auf Stahlbeton. Ich kann schlüssig in sich argumentieren und dem war sie nicht gewachsen und das war ihr dann zu viel. Dann wurde sie beleidigend, dann wurde ich beleidigend, habe ein paar böse Worte gesagt und daraufhin wollte sie mir eine klatschen. Und nur weil sie weiß, mir klatscht keiner einer oder beziehungsweise wenn mir einer eine klatscht, ob Mann oder Frau, spielt das keine Rolle, dann wird einer von uns beiden keinen angenehmen Abend haben. Das ist völlig normal. Ich kann auch verlieren. Es gibt keine Garantie, dass ich eine Auseinandersetzung mit jedem Mann gewinne. Aber einer von uns beiden, also ich mache es ihm nicht leicht. Ich mache es niemandem leicht. Niemand schlägt mich und hat es danach leicht. Das ist definitiv Fakt. Und so solltet ihr da rangehen. Dann schlägt euch auch keine. Ja, Männer, danke für eure Aufmerksamkeit. Ihr merkt, das ist für mich sehr, sehr emotional. Trotzdem, ich habe meine Mutti lieb und wir kommen jetzt auch gut miteinander klar. Und wie gesagt, sie respektiert mich bis heute als Mann. Und deswegen glaube ich, um mit Frauen überhaupt ansatzweise sowas, dass Frauen euch überhaupt ansatzweise, ich habe immer erzählt, dass sie mich nicht respektiert hat und so weiter. Also sie respektiert mich mehr, als sie jeden anderen Mann in ihrem Leben jemals respektiert hat. Aber das reicht mir nicht. Das ist nicht genug. Das ist immer noch nicht genug, das, was sie da... Sie weiß das auch. Sie weiß, dass sie mit mir, jetzt meine letzte Ex jetzt, die weiß, dass sie mit mir etwas verloren hat, was sie mit ihren 38 Jahren in diesem Leben nicht mehr bekommen kann. Game over. So ein Typen wie mich im Umkreis von 100 Kilometer. Viel Erfolg, Baby. Männer, danke für eure Aufmerksamkeit. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr versteht, Ihr versteht. Ich freue mich, wie gesagt, wieder auf eure Kommentare. Ja, lasst mir auf jeden Fall ein Like da, auch wenn es euch jetzt nicht gefallen hat, gebt mir bitte trotzdem ein Like und abonniert meinen Kanal, teilt das bitte gerne alles mit euren Freunden. Und deswegen habe ich heute auch passend zu dem Thema mein Schlangen-T-Shirt an, weil, merkt euch Männer, wenn man mit Schlangen zu tun hat, muss man die Schlange immer am Kopf anfassen, weil wenn man sie am Bauch anfasst, dann hat sie viel zu viel Spiel und dann beißt sie euch in den Hals. Deswegen, die Schlange kontrolliert man immer am Kopf. Bis morgen. Tschüss.